Schlag! Schlag, wo du schaffst, jede Schlag möchte aus dem Rücken, weil ich mal in der Zeit zusammen zu sein. Ich verschieb's von einer Erlaubnis und dem Ball, aber das Ding ist, wartet mir!